Aus Anlass des Tages der Sonne gab es in Nepal, Bangladesch, Kambodscha, Pakistan, Rumänien, Tschechien und Bulgarien Festmeeting, Seminar über die Verdienste von Kim Il-sung, Bücher- und Fotoausstellung, Vortrag, Gesprächsrunde und Filmvorführung. In den Veranstaltungshallen waren Fotos vom edlen revolutionären Leben von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und den revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un sowie ihre unvergänglichen klassischen Werke und Bücher und Fotos von Son Goon-Korea ausgestellt, das mit der Macht der Selbsthilfe und eigener Stärkung große Sprünge macht. Bei Filmvorführungen wurden die TVRK-Filme wie die Einleitung der großen Blütezeit in der Revolution gezeigt. Auf den Veranstaltungen, an denen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in den betreffenden Ländern teilnahmen, würdigten die Redner Genossen Kim Il-sung als einen unvergleichlichen hervorragenden Politiker, der sich mit tiefgreifender Idee und Theorie, außergewöhnlicher Führung und großer revolutionärer Praxis unvergängliche Verdienste um die Epoche und Geschichte erworben hatte.